Wenn ich der Meinung wäre... Freilich. Geschwind, setzt euch. Ich will's euch diktieren. Ich will den Brief noch einmal überlesen. Wozu? Saht ihr die Gruft nicht schon in Münster mit offenem Rachen euch entgegengähnen? Der Augenblick ist dringend. Sitzt und schreibt. Oh, schreibt, wenn ihr mich nicht böse machen wollt. Ein dummer Anfang. Wie? Was sagt ihr? Oh mein Gott, das ist ja gut, das ist vortrefflich. Herr eines Schuftes, Fassung keines Prinzen. Ich denke mir eine andere Wendung aus. Was sagt ihr eigentlich im Briefe? Nichts, gar nichts. Geht. Ihr lasst ihn ja. Wenn gleich. Ich will nur sehen, wie ich mich fassen soll. Oh Gott der Welt, jetzt ist's um ihn geschehen. Sieh da. Höchst wunderbar, so wahr ich lebe. Du übersahst die Stelle wohl. Nein. Welche? Mich selber ruft er zur Entscheidung auf. Nun ja. Recht wacker in der Tat. Recht würdig. Recht, wie ein großes Herz sich fassen muss. Oh, seine Großmut, Freund, ist ohne Grenzen. Doch nun tu auch das Deine, du, und schreib, wie es begehrt. Du siehst, es ist der Vorwand, die äußere Form nur, deren es bedarf. Ich will die Sach bis morgen überlegen. Warum? Weshalb? Ich bitte, frag mich nicht. Du hast des Briefes Inhalt nicht erwogen. No. Dass er mir Unrecht tat, wie es mir bedingt wird, das kann ich ihm nicht schreiben. Zwingst du mich, Antwort in dieser Stimmung ihm zu geben? Bei Gott, so schreib ich ihm, du tust mir recht. Lass einen Augenblick. Mir scheint... Was sagst du? Gleich werd ich wissen, wie ich schreiben soll. Homburg! Ich höre. Was gibt's? Mein süßer Freund! Die Regung lobe ich, die dein Herz ergriff. Das aber schwöre ich dir. Das Regiment ist kommandiert, das dir versenkten Morgen aus Karabinern überm Grabeshügel versöhnt die Totenfeier halten soll. Gleich viel. Gleich viel? Er handle, wie er darf. Mir ziemt's, hier zu verfahren, wie ich soll. Du Ungeheuerster. Ich glaub, du schreibst. Homburg, gegeben, Ferbelin, am 12. Ich bin schon fertig. Franz! Oh Gott im Himmel! Bring diesen Brief aufs Schloss zu meinem Herrn. Ich will ihm, der so würdig vor mir steht, nicht ein Unwürdiger gegenüberstehen. Schuld ruht, bedeutende mir auf der Brust, wie ich es wohl erkenne. Kann er mir vergeben, nur wenn ich mit ihm drum streite, so mag ich nichts von seiner Gnade wissen. Nimm diesen Kuss und bohrten gleich 12 Kugeln dich jetzt in Staub. Nicht halten könnte ich mich und jauchzt und weint und spräche. Du gefällst mir. Inzwischen, wenn du deinem Herzen folgst, ist mir's erlaubt, dem meinigen zu folgen. Kottwitz?